Es war eine reine Freude, mit solchen Reitern wie Old Schurhand und Webbel an der Seite über die Prärie zu jagen. Leider mussten wir immer wieder auf Webster und Hawley warten, die uns nur langsam folgen konnten. An einer bestimmten Stelle vermutete ich einen Boten Winnetous anzutreffen. Und richtig fanden wir an diesem Platz, der in unserer Sprache »kleiner Wald« bedeutete, einen Apachen vor, der mich hier erwarten sollte. »Winnetou, der große Häuptling der Apachen, lässt seinem weißen Bruder Old Shatterhand sagen, in der großen Wüste, die von den Bleichgesichtern der Llano Estacado genannt wird, gibt es eine einzige grüne Insel mit viel Wasser. Es steht ein Haus dort, in dem drei Menschen wohnen. Ein weißer Jäger, Bloody Fox genannt, und eine schwarze Frau mit ihrem schwarzen Sohn. Dorthin möge mein weißer Häuptling schnell kommen.« »Ich danke dir, mein roter Bruder. Ich wusste das schon. Winnetou hinterließ mir in der Sierra Madre eine Botschaft darüber. Aber er wollte wohl sicher gehen und hieß dich hier auf mich warten, wo ich in jedem Falle vorüber muss, wenn ich den Häuptling der Apachen treffen will.« »Old Shatterhand kennt den Weg in die Wüste?« »Ich war mehrmals dort. Hat Winnetou dir das nicht gesagt?« »Nein. Der große Häuptling liebt keine langen Erklärungen. Aber es müssen einst Comanchen bei Bloody Fox gewesen sein.« »Allerdings, damals hielten sie Frieden. Sie waren mit Winnetou und mir zusammen dort. Der junge Häuptling Shibabik führte sie an.« »Old Shatterhand weiß alles richtig. Shibabik soll auch jetzt die Comanchen zur Insel in der Wüste führen.« »Aber diesmal in feindlicher Absicht. Weißt du vielleicht, warum ihr Kriegszug dorthin gerichtet ist?« »Ja. Bloody Fox ist aus der Wüste gekommen, um zu jagen, und mit einer Schar Comanchen zusammengetroffen. Sie wollten ihn töten. Er musste sich verteidigen und hat mehrere seiner Feinde erschossen. Seine Kugeln sind ihnen mitten in die Stirn gedrungen.« »Der Weiße ist ihnen entkommen?« »Ja. Und nun wollen sie sein Haus und die Bäume vernichten, dass die Insel wie die Wüste wird.« »Bist du zu Ende, mein roter Bruder?« »Winnetou lässt sagen, Old Shatterhand möge am Regenberg auf 300 Apachenkrieger treffen, an deren Spitze er sich stellen und Winnetou in den Llano Estacado nachkommen soll.« »Gut. Noch etwas?« »Die Comanchen wollen zur grünen Insel in der Wüste...« »Mein roter Bruder sagte das bereits.« »Um Bloody Fox und die alte schwarze Frau zu fangen und in das große Dorf im Hasental zu bringen, wo sie am Marterpfahl sterben sollen. Der junge Neger ist schon dort.« »Was? Du meinst den Sohn der alten schwarzen Frau? Bob?« »Du sagst es.« »Bob in den Händen der Rothäute. Hoffentlich kann ich ihn noch rechtzeitig da herausholen.« »Was ist mit euch los, Sir? Dieser Bob bringt euch ja ganz aus dem Häuschen.« »Nicht er, Old Webbel, sondern dass er umgebracht werden soll.« »Puh, was liegt schon an einem Nigger?« »Nigger? Neger wollt ihr wohl sagen, Mr. Carter?« »Ich sage Nigger. Ob das Wort all mein Lebtag nicht anders ausgesprochen ist, klar.« »Das tut mir leid. Es scheint, ihr rechnet die Neger nicht mit zu den Menschen.« »Es lohnt sich jedenfalls nicht so viel Worte, um einen von ihnen zu machen.« »Mr. Cutter, ich bin etwas weiter in der Welt herumgekommen als ihr, wenn ihr auch bedeutend älter seid als ich. Man muss jeder Rasse ihre Daseinsberechtigung lassen. Versteht ihr mich, Mr. Cutter? Und was diesen Bob betrifft, das ist ein ehrlicher Bursche, auf den man sich verlassen kann. Ich weiß nicht, ob man von euch so ohne weiteres dasselbe sagen darf.« »Donnerwetter, ihr könnt ja mächtig höflich sein, Mr. Shatterhand.« »Ich bin nicht höflich, sondern aufrichtig. Wie sehr habe ich mich gefreut, euch kennengelernt zu haben. Wenn ihr aber derartige Ansichten habt, dann freut es mich nicht mehr.« »Schade, dass ihr kein Pfarrer geworden seid, Sir.« »Vor allen Dingen bin ich ein Mensch. Und das möchte ich bleiben. Und deswegen hole ich diesen Neger da raus.« »Meinetwegen. Werde euch sogar dabei unterstützen. Aber jetzt haben wir doch keine Zeit dazu.« »Ich denke doch.« »Sagt mal, Mr. Shatterhand, ich habe von einem eurer Erlebnisse erzählen hören. Ihr hattet da oben im Yellowstone-Gebiet ein Zusammentreffen mit den Sioux. Damals hattet ihr außer anderen tapferen Männern auch einen Neger bei euch. War das etwa dieser Bob? Ja. Dann habt ihr recht. Den dürfen wir nicht stecken lassen, der muss heraus. Aber ich bezweifle, dass all unsere Pferde den Ritt aushalten werden. Mein Rappe und euer Fuchs halten ihn aus. Von Mr. Webster und Mr. Hawley kann also keine Rede sein. Aber ich kann mit, Sir. Mein Pferd ist kräftig genug. Ich fürchte, Mr. Cutter, es wird euch den Dienst verweigern, weil es doch nur um einen Nigger geht. Sir, vergesst, was ich vorhin sagte. Ich hatte Unrecht. Bitte euch, mich mitzunehmen. Und nennt mich doch wieder Old Webbel wie vorher. Also gut. Vergessen wir es. Danke. Sollt nicht über mich zu klagen haben. Wer ist denn aber nun eigentlich dieser Bloody Fox? Ein sehr interessanter Mensch, Mr. Schuhend. Doch davon erzähle ich euch ausführlich an unserem nächsten Lagerplatz. Habt recht, Sir. Für heute ist es genug.